hineinnehmen in ein Predigtwort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, 1 bis 6, unter dem Thema Gebet verändert die Welt. Und ich möchte Sie herzlich einladen, während ich dann das Wort Ihnen zuspreche, dass wir uns erheben. Ich will es Ihnen auch kurz erklären. Wir haben ja unterschiedliche Erfahrungen in dieser Woche gemacht. Freude, Leid, Sorgen, Nöte, Krankheit, vielleicht Halleluja-Stimmung oder Sie haben mehr Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, gedacht oder gesprochen. Wie auch immer die Erfahrungen sind, und das ist mir immer wichtig, auch deutlich werden zu lassen und die Erkenntnisse, jetzt stelle ich mich, jetzt stellen wir uns gemeinsam unter deinem Wort. Dieses Wort soll ein Stück prägend und bestimmend sein. Und wir leben ja nicht nur in einer sichtbaren, sondern auch in einer unsichtbaren Welt. Und darum ist es mir wichtig, und ich halte sehr viel etwas von Zeichen und von Symbolen. Und darum ist mir das wichtig, auch deutlich werden zu lassen, wir stellen jetzt uns, unabhängig wie die Woche gelaufen ist, gemeinsam unter seinem Wort. Darf ich Sie bitten? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, in den Versen 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selber gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Himmlischer Vater, ich will dir Dank sagen, dass wir vorhin miteinander singen konnten, Gott ist gegenwärtig. Und das glaube ich und das glauben wir gemeinsam, dass du, heiliger Gott, zu dem wir heute aber lieber Vater sagen dürfen, dass du da bist. Dass du da bist in Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Und dass du da bist, Heiliger Geist. Und darum bitte ich dich, erhelle du uns das Wort Gottes, damit wir gestärkt werden, damit wir festen Schrittes durch unser Leben gehen können und immer wieder dich zuallererst loben, preisen und anbeten. Und so bitte ich dich, gebrauche du mich auch bitte jetzt als dein Bote, den du gerufen und berufen hast. Reinige du mich mit deinem Blut. Und lass du bitte nichts aus meinem Munde und über die Lippen gehen, was nicht deinem heiligen Willen entspricht. So segne du uns das Reden und Hören. Amen. Thema Gebet verändert die Welt. Liebe Gemeinde, hier atmet also einer gesiebte Luft. Hier sitzt einer hinter Schloss und Riegel. Hier isst einer aus einem Blechnapf. Paulus IG. Nicht Paulus IR in Ruf und Reichweite, in Rente, sondern Paulus im Knast. Paulus, er sitzt im Gefängnis. Das ist der Absender des Briefes an Timotheus. Dabei handelt es sich nicht hier um eine kurzfristige Festnahme zur Überprüfung der Personalien oder auch nicht Absitzung eines Arrestes wegen einer nicht genehmigten Demo. Nein, kurzfristige Haftstrafen werden an anderer Stelle abgesessen. Dieser Schreiber ist wegen Landesfriedensbruch zum Tode verurteilt. Und dieser Häftling wartet jeden Tag auf seine Hinrichtung. Der Apostel Paulus, der diesen Brief an Timotheus geschrieben hat, er hockt in der Todeszelle. Und wenn man in der Todeszelle sitzt, und wir können das ja in die jüngste Geschichte hineinschauen, bei Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Wenn man also in der Todeszelle sitzt, ist ja die Frage, was wird man tun? Und was wird der Paulus tun? Wird er hinter vorgehaltener Hand von Gewalt, von Aufruhr, von Befreiung reden? Wird er mit faustgeballten Händen zur Revolution rufen? Oder wird er mit abwinkenden Händen nichts tun, so unter dem Motto schweigen und laufen lassen? Die Frage, die sich hier entwickelt und die sich hier entfaltet, ist ja die Spannung Revolution oder Resignation. Das war ja die Frage und das ist ja die Frage. Man muss ja nicht erst wie ein Paulus im Knast sitzen, um das heulende Elend zu bekommen. Hier in unserem Land sitzen Menschen gefangen in Angst. Vor kurzem habe ich gelesen in einer überregionalen Zeitung, wo jemand sagte, in meiner Ehe erlebe ich die Hölle. Und in vielen Beziehungen sage ich so, wie auch gestern, wo ich zu einem Geburtstag gewesen bin, wo eine Beziehung gescheitert ist. Und ich habe gesagt, ja, okay, wir leben jenseits des Paradieses. Die Frage ist nicht, dass wir scheitern, sondern die Frage ist, wie wir dann das Scheitern gestalten. Und wir sind ja für das Leben verpflichtet und nicht für die Hölle. Dann kommt natürlich die Frage auf, darf ich einen Menschen verlassen, der mir das Leben zur Qual macht? Oder schauen wir hinein in die Wirtschaft? Der ständige Stress am Arbeitsplatz belastet ja nicht nur die Gesundheit. Heute kriegen die Leute keine festangestellten Verträge mehr, sondern immer befristet. In der Bibel steht nichts von Burnout. Aber das ist Gang und Gäbe. Da sitzen also Menschen im Knast. Hoffentlich, hoffentlich bleibt auch meine Arbeitsstelle erhalten. Und wissen Sie, dass angeklagte Mitarbeiter, das betriebswirtschaftliche Budget der Unternehmen, dass das in unserem Land pro Jahr 100 Milliarden Euro kostet. Wir leben hier in Deutschland und ich erweitere den Bereich. In Europa sitzen Menschen gefangen in Angst, sitzen Menschen gefangen in Krankheit. Und die derartige momentane Flüchtlingswelle, und wenn wir die Nachrichten gestern gesehen haben, wir sind Deutschland, wir sind das Volk, zeigt doch auch, dass die Menschen Angst haben. Und wir gehen einem Kulturwandel entgegen. Und darum ist es wichtig, das ist wichtig, dass wir als Christen, als Brüder und Schwestern sprachfähig werden und sprachfähig bleiben und den Menschen auf der Straße erklären können oder unseren Nachbarn, was der christliche Glaube uns bedeutet. Wir leben hier in einem der reichsten Länder der Welt, sitzen Menschen gekettet an Verzweiflung in innerer und äußerer Not. Sie sind vom Glück, sie sind vom Frieden, sie sind von der Freiheit getrennt, wie durch eine Gefängnismauer. Was werden sie tun? Ego-Spiele treiben oder Machtspiele? Oder den Kopf einfach hängen lassen nach der Losung aus Dantes göttlicher Komödie, lass alle Hoffnung dahinfahren. Und ich frage mich wirklich, was ist los in unserem Land? Was ist los in unserem Land? Was ist los mit uns Christen, wenn wir ziel- und themenorientierte Konferenzen abhalten, aber die Zielgruppe kaum präsent ist? Willow Creek, 10.000 Leute. Natürlich war das ein Insider-Invent. Aber wir wissen doch, wie schnell diese ganzen Dinge dann immer wieder verpuffen. Aus der Geschichte wissen wir doch, lasche Hände verbreiten Resignation. Geballte Fäuste rufen zur Revolution. Resignation oder Revolution, das ist doch die Frage. Und der Apostel Paulus erweist hier um einen dritten Weg. Er sagt, nicht in den Schoß gelegten Hände, nicht die Faust geballten Hände, sondern die gefalteten Hände, die tun Not. Die gefaltenen Hände, die braucht unser Land, die brauchen unsere Gemeinden. Der Apostel Paulus durchbricht hier die böse Alternative zwischen Revolution und Resignation, nämlich mit der Meditation und sagt, man tue bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung. Dieser Aufruf des Apostel Paulus ist bis heute aktuell geblieben. Schlagende Hände, die Leiber und Köpfe blutig schlagen, haben wir wahrlich genug. Schmutzige Hände, die ihre Unschuld waschen, sind vielerorts zu beobachten. Und leere Hände, sie greifen nach billigem Glück, das sehen wir genug. Fleißige, arbeitende, helfende Hände haben wir vielleicht auch selbst. Und doch, es ist schon erstaunlich, wie viel Ehrenamtliche sich in diese Flüchtlingsarbeit reingeben und sich darin engagieren. Aber wo sind die betenden Hände? Wo sind die betenden Hände, die nicht nach den Sternen greifen, sondern nach dem dreieinigen Gott? Ihr Lieben, wir sind doch nicht zur Gefangenschaft verdammt, sondern wir sind zum Gebet befreit. Wir greifen doch nicht ins Leere, wenn wir nach Gott rufen. Es gilt doch auch unsere Zeit, die Zusage, ich will nicht hinausstoßen, wenn ihr zu mir kommt. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Und deshalb sagt der Apostel Paulus nicht, ich empfehle euch das Gebet, ich rate euch zum Gebet. Er schreibt vielmehr, ich ermahne euch zum Gebet. Paulus sagt, ich feuere euch geradezu leidenschaftlich an zum Gebet. Hinter diesen Worten steckt der heiße Atem dessen, der selber den dritten Weg beschrieben hat, und er will, dass auch wir diesen Weg des Gebetes und des Glaubens für unsere Welt, für unsere Stadt, für unsere Gemeinden, für unsere Familien gehen. Gestern war ich zum Geburtstag eingeladen, überwiegend Menschen aus den christlichen Gemeinden. Es war ein Lokal. Das Buffet ist eröffnet. Hallo. Hallo. Und dann sage ich immer, wollen wir singen oder wollen wir beten? Hallo. Genau. Und dann sagen sie, beten, beten, ja nicht singen. Ich sage, Leute, im Lokal hörst du immer die ganze Musik und so weiter und so fort. Da sind wir dann auf einmal ganz verschämt. Wir können an den Tischen über Politik, über Sport, das, was uns bewegt, beschäftigt, können wir reden. Aber wenn es um geistliche Inhalte geht, werden wir halb fast kleinlaut. Ich mache Ihnen mal Mut, wenn Sie im Lokal sind mit Ihrer Familie, singen Sie mal. Danke dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, sie währet ewiglich, sie währet ewiglich. Ich garantiere Ihnen, in dem Moment, wo Sie das mit Ihrer Familie am Tisch singen, hört das ganze Lokal auf zu reden und hört Ihnen zu. Und damit sind Sie ein Wegweiser zum Himmel. Dann sind Sie ein Wegweiser des Herrn. Und ich habe das, praktiziere das immer mit meiner Familie. Und ich habe in Harburg, in Hamburg-Harburg, im Blockhaus, 7 Jahre gearbeitet. Immer sonntags nach dem Gottesdienst. Damit wir unsere Jugendreferentin finanzieren konnten, weil das vorher in der Gemeinde nicht möglich war. Immer mit dem Collar-Auftritt, also mit dem Collarhemd und so weiter, habe da die Leute bedient, nicht in Zivil, sondern als Pastor. Und wenn ich dann mit den Kollegen mal zum Mittagessen dort gewesen bin, wenn wir so Konvent hatten, so, und dann kamen die in Bedienung und sagten, Pastor, Sie haben ja gar nicht gesungen. Dann habe ich gesagt, ich wurde heute mehrheitlich überstimmt, nur zu beten. Ja, so. Aber die Mitarbeiter waren da immer offen und es haben sich gute, viele seelsorgerliche Gespräche daraus entwickelt. Nicht die Aktionen machen es, sondern die Frage ist, wie wir unseren Glauben leben. Das Erste, beten, aber wann? Ihr Lieben, wir haben doch alle Probleme mit der Zeit. Morgens eilt es und wir rasen zur Arbeit oder zur Schule. Zwischen Weckerrasseln und aus dem Hause gehen ist es eine knapp bemessene Zeit. Ein ausführliches Frühstück gibt es allenfalls am Samstag. Denn am Sonntagmorgen rufen wir ja schon wieder als Gemeinde. Um 10 Uhr ist Gottesdienst. Also mittags stehen wir im Stress. Ein Anruf jagt den anderen. Ein Mittagsschläfchen ist höchstens dann am Sonntagnachmittag vorgesehen. Und abends sind wir hundemüde. Die Kraft reicht ebenfalls noch allenfalls für ein Fernsehspiel. Der Tag ist also geschafft und hat uns voll geschafft. Wann sollten wir denn da noch die Hände falten? Wann sollten wir denn da noch beten? Wann ist denn die Zeit dazu? Paulus sagt, vor allen Dingen sollen wir die Hände falten. Vor allen Dingen sollten wir beten. Und das heißt doch, der Paulus möchte uns sagen, Gebet muss wieder Nummer 1 bei uns werden. Gebet muss wieder Nummer 1 in unserem Leben werden, wenn wir Hoffnung und Visionen für unser Leben wollen. Und Visionen sind doch keine Träumereien oder Spinnereien. Sie sind nichts anderes als die Strategien des Handelns Gottes. Gott will doch nicht immer hinterher sein Platz geben. Gott will doch nicht immer hinterher sozusagen, okay, ich segne es ab. Gott will doch nicht immer hinterher den Karren aus dem Dreck ziehen. Gott will, dass wir vorher, und deswegen sagt Paulus, vor allen Dingen, bevor wir also losgehen. Das heißt doch praktisch und verständlich, beten wir für einen Tag, guten Tag, bevor wir die Zeitung aus dem Briefkasten holen und die ersten Nachrichten sozusagen lesen. Vorher. Ich habe es mir angewöhnt. Die Zeitung, die Tageszeitung, doch, als Christ sollte man schon täglich seine Bibel und seine Zeitung auch lesen. Das ist schon ganz wichtig. Aber ich lese sie nicht morgens, sondern am Abend. Als alles Letztes lese ich die Zeitung. Und wenn ich dann dabei einschlafe, dann ist auch in Ordnung. Es ist ja interessant, wenn wir sie morgens lesen, da haben wir plötzlich eine halbe Stunde Zeit, die Zeitung morgens zu lesen. Und dann kommen wir nicht mehr dazu. Das heißt, wir nehmen dann noch schnell das Losungsbüchlein, lesen wenigstens, so unter dem Anschein, wenigstens noch mal ganz kurz den Bibelspruch und 2 Stunden später wissen wir gar nicht mehr, was wir gelesen haben. Zack, ist es weg. Es hat sich nicht bei uns festgesetzt. Es ist nicht verinnerlicht. Darum sollten wir beten. Beten für eine gute Woche, bevor wir den Terminkalender benutzen und die ersten Sitzungen absitzen. Beten wir für ein friedvolles Leben, bevor wir um den Frieden streiten und in Unfrieden auseinandergehen. Beten wir für einen rechten Ehepartner, bevor wir uns umsehen und in der Liebe überhaupt nichts mehr sehen. Beten wir für unsere Kinder, bevor sie zur Welt kommen und sie das Licht der Welt erblicken. Wir haben unseren Sohn Dominik Christian, bewusst Dominik genannt, bevor er zur Welt kam. Wir haben gesagt, wenn es ein Junge ist, ist ein Junge geworden. Dann habe ich gesagt, dann möchte ich gerne, dass er Dominik heißt. Dominus, zum Herrn gehörend. Zum Herrn gehörend. Und Christian, von Christus her. Und dass er heute selber in diesem Dienst ist, ist nicht unser Verdienst. Sondern ich empfinde das als eine Gnade und Barmherzigkeit. Von einem Bauer hörte ich den Satz, wenn ich meine Wiese mähe, ist es wichtig, dass ich vorher meine Sense dengle. Kennen Sie den Ausdruck? Dengeln? Ja? Bevor ich also die Wiese mähe, muss ich vorher die Sense dengle. Das heißt scharf machen und nicht erst hinterher, wenn die Wiese gemäht ist. Vorher. Beten ja. In Dank, Fürbitte und vor allem. Ihr Lieben, darum geht es. Und darum greift der Apostel Paulus also aus dem Knast zur Feder und ermahnt uns und ermuntert uns zu diesem Gebet vor allen Dingen. Ich mache Ihnen Mut. Kreisen Sie das in Ihrer Bibel rot ein. Zweitens, beten, aber wie? Wir haben doch alle Probleme mit der Schuld und mit der Sünde. All unsere Gebetsnot ist letztendlich ein Zeichen des Zerfalls, den die Bibel Sünde kennt. Das heißt, wir sind von Gott getrennt. Meine Frau kann ich etwas ins Ohr flüstern. Meinem Nachbarn kann ich etwas über die Straße rufen. Meine Missionarin kann ich per Skype heute sozusagen anrufen. Es gibt keinen Punkt auf dem Globus, der heute nicht per Handy, per Skype oder E-Mail erreichbar ist. Aber zu Gott habe ich keine Verbindung. Man kann sich die Lunge herausschreien, wie die Balspriester. Man kann die Gebetstrommel schlagen, wie die Tibetanier. Man kann die Mantrasilbe des Gurus buchstabieren, die Schallmauer zur Ewigkeit durchbricht. Keiner, niemand hat das Ohr Gottes. Von Natur aus haben wir keinen Zugang zu Gott. Wir sind getrennt. Wir wären alleine, wenn Gott, dieser Schöpfer des Himmels und der Erde, nicht selber die Initiative ergriffen hätte. In Liebe sieht Gott eine Lösung des Problems, die für uns zur Erlösung wurde. Er stellt einen Mittler bereit, der für uns vermittelt. Gott schlägt eine Brücke über diesen Graben unserer Schuld. Und seitdem gilt, Weihnachten ist der Brückenschlag Gottes. Karfreitag ist das Brückenholz und Ostern ist das Brückengeländer. Jesus Christus ist die Brücke aller Brücken. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch in diesen Tagen sagte mir, als ich mit Thema Islam, und dann sagte ich, wieso? Die glauben doch auch an einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Der ist gleich bei den Juden, bei den Christen und bei den Moslems. Das stimmt nicht. Lest bitte 1. Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch Jesus Christus. Jesus Christus, er ist die Brücke. Nur über Christus komme ich zu Gott, dem Heiligen, zu dem ich heute Abba, lieber Vater, sagen darf. So wie ich über in Würzburg, in meiner Geburtsstadt, über die alte Mainbrücke gehen kann, um in den Dom zu kommen. So wie ich in Hamburg über die Elbbrücke gehen konnte, um von Harburg nach Hamburg zu kommen. So wie ich über die Rheinbrücke gehen kann, um nach Frankreich zu kommen. So ist Jesus Christus die Brücke zu meinem Schöpfer, unserem Schöpfergott, der uns liebt. Darum, Gebet ist kein vermessener Wahn, wie Immanuel Kant es einmal meinte. Gebet ist auch keine einzige Telefoniererei, bei der sich auf der anderen Seite niemand meldet, so wie es einmal Rilke formulierte. Nein, Gebet ist viel mehr. Gebet, so sagt es einmal Bodelschwing, ist sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Ich wiederhole den Satz. Bodelschwing, der Gründer von Bethel, hat einmal gesagt, Gebet ist sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Ihr Lieben, das ist Gebet. Und darum, raus aus dem Dunkel der Krankheit. Ich begleite viele Menschen, die krebskrank sind, wo die Medikamente nicht mehr greifen. Da kann man nicht einfach sagen, ach, alle Dinge werden euch zum Besten dienen. Sondern kann man nur sagen, gib die Hoffnung nicht auf und gib dich selber nicht auf. Halte an unserem Herrn fest. Ich kann das Fragezeichen nicht auflösen. Aber frage bitte nicht nach dem Warum, sondern frage bitte, wozu? Wozu soll mir die Erkrankung dienen? Wozu soll mir die Not dienen? Damit du dann auch das Lied singen kannst, in dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Ihr Lieben, und das meint auch der Apostel Paulus, wenn er sagt, es ist ein Mittler, es ist eine Brücke zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Und das dritte, beten, aber wofür? Wir haben doch Probleme mit den Namen. Im eigenen Namen zu beten, das ist ja auch kein Problem. in der Fürbitte für die Frau, für die Familie, für die Kinder zu beten, auch das bereitet keine Schwierigkeiten. Und an Freunde denken wir sowieso gerne, weil wir wissen, die denken ja auch an uns. Aber schon, wenn es darum geht, für den Schwiegersohn oder für die Schwiegertochter zu beten, da kommen schon die ersten Schluckbeschwerden. Oder zu beten für die Gemeinde, für die Schwestern und Brüder. Und sind wir doch ehrlich, wir sind uns doch nicht alle sympathisch. Und wir würden doch auch so manchen nicht sozusagen zu unserer Schwester und zum Bruder erküren, ja, wie auch immer, also ihr habt es verstanden, ja, und so weiter, würden wir ja auch nicht sagen, okay, dich will ich als Bruder oder als Schwester, sondern machen wir ja gerne manchmal einen weiten Kreis. Fürbitte, ihr Lieben, wie sagen wir doch? Ich bin doch auch nur ein Mensch. Lieben, bedenken wir bitte, Paulus ist in das Gefängnis gezogen worden. Hauptleute haben ihn verklopft. 8-mal steht in dem Text. Wieder bis er das Wissen. Und trotzdem hört er nicht auf, für sie zu beten. Er betet, der Paulus, für die Großen und für die Kleinen, für die Guten und für die Schlechten, für die Sympathischen und Unsympathischen, für die Frommen und für die Gottlosen. Ihr Lieben, unser Gebet darf vor keinem und vor nichts Halt machen. Weil ja auch unser Gott nicht Halt macht vor unserer Welt. Und darum darf niemand ausgeschlossen werden aus der Fürbitte. In Glaussalzellerfeld, wo ich früher gelebt habe und jetzt auch wieder lebe, seit ich 1. Dezember im Ruhestand bin, da hatten wir eine Schwester, die hatte oft Schlafstörungen. Und manchmal habe ich gefragt, liebe Schwester Hermann, haben Sie denn gut geschlafen? Und dann hat sie mir oft geantwortet, danke, ich habe gut gewacht. Dann habe ich gefragt, Herr Hermann, was heißt das? Ich habe gut gewacht. Und dann hat sie gesagt, immer wenn ich nicht schlafen kann, habe ich dann die Gemeindeliste genommen oder die Fürbittliste und habe dann für einzelne Personen in der Gemeinde und in der Stadt Glaustal-Zellerfeld gebetet. Ich habe gut gewacht. Und ihr Lieben, Fürbitte für unsere Familien, Fürbitte für unsere Kinder, weil sie ihre eigene Köpfe bekommen und auch haben müssen. Fürbitte für unsere Verwandtschaft, die so entsetzlich zerrissen ist. Fürbitte für unsere Stadt, die so leer ist. Vandalismus, das habe ich ganz besonders in Hamburg entdeckt und in Harburg. Hier in Schneverdingen ist das noch ein bisschen heile Welt hier. Aber Vandalismus zeigt ja letztendlich die innere Leere der Mitmenschen an, für sie zu beten. Fürbitte für die ganze Welt. Betet für alle, für damit Mut und Hoffnung möglich wird. Und das Letzte, beten, aber wozu? Paulus weist auf den letzten Sinn des Betens hin und sagt, auf dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wahr ist doch, dass wir Menschen abgefallen, heruntergefallen, hingefallen sind in den Strom der Zeit, wo wir hilflos schwimmen und einem dunklen Ende entgegentreiben. Sicher kann man für einen hingefallenen Menschen bitten, Herr, lass du ihn nicht im tiefen Strom ertrinken. Natürlich können wir beten, Herr, lass ihn in diesem kalten Wasser nicht erfrieren. Herr, lass du ihn in dieser vergifteten Brühe nicht vergiften. Das sind lauter respektable Bitten, ganz gewiss. Aber die Lage ändert sich dadurch nicht, sondern er treibt dem Ende entgegen. Das heißt, der Mensch muss aus dem Strom raus, der Mensch muss an das Ufer, der Mensch muss gerettet werden. Und genau das will der Retter Jesus Christus tun. Und deshalb ruft Paulus uns auf zur Rettung. Was nützt es letztendlich die Bewahrung vor der Arbeitslosigkeit, wenn man ein Ende mit Schrecken annehmen muss? Was nützt uns letztlich, wenn der Todesbacillus in uns ist? Was nützt uns die Bewahrung vor der radioaktiven Wolke, wenn wir zuletzt der Sinn der Verstrahlung der Schuld umkommen? Ihr Lieben, man kann bewahrt werden vor großem Schrecken und doch ewig verloren gehen. Man kann in ein tiefes Leid und doch in tiefe Schrecken hineingeführt werden und doch gerettet sein. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Deshalb schickt er Jesus Christus auf diese Welt. Deshalb geht es um Rettung. Die Welt, unser Land ist in Not. Und deshalb ist dieser Brief des Apostels Paulus vonnöten. Nicht die zur Faust geballten Hände, nicht die in den Schoß gelegten Hände, nein, die zum Gebet gefaltenen Hände, die tun Not. Und die braucht unser Land und unsere Gemeinde. Ihr Lieben, der EU-Gipfel in Brüssel ist zu Ende gegangen. Man kann zu Frau Merkel stehen, wie man will. Aber ich muss eines sagen, ich bewundere sie. Und ich frage mich manchmal, wann schläft die Frau überhaupt? Wann kommt die zur Regeneration? Und beten wir für die Obrigkeit, steht nämlich auch da drin, dass sie entsprechend der Verantwortung und des Gelübdes, das sie damals bei dem Eid abgegeben hat, wirklich unser Land führen und leiten kann. Das heißt, was auch politisch in unserem Land abläuft, hat auch etwas mit mir und mit uns zu tun. Ob wir neu zu Betern und Beterinnen geworden sind und die Not, die wir sehen, vor dem Herrn bringen. Oder ob es nur um unser eigenes Wohl geht. Die Hauptsache ist, dass wir happy sind. Was die anderen machen, ist mir piep egal. Leute, das ist nicht biblisch. Das ist nicht neutestamentlich. Und darum sagt der Apostel Paulus: So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeiten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Amen. Ich möchte Sie einladen, einen Augenblick in die Stille. Wie stehen Sie zum Gebet? Als Person, als Nachfolger, Nachfolgerin Jesu Christi. Thema Gebet, Bitte für Bitte. Soll das für Sie lebensprägend sein oder nicht? Geben Sie unserem Herrn in der Stille selber die Antwort. Ich will dir danken, dreieiniger Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass wir vor dir sein dürfen, so wie wir sind, mit unseren Gedanken und unseren Empfindungen. Und ich möchte dich bitten, lass du uns nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sein. Und der Apostel Paulus, den du ins Amt gesetzt hast, hat uns diese Ermahnung gegeben, dass wir doch neu in das Gebet gehen. Neu in die Bitte, Danksagung und Fürbitte. Herr, und so schenke du uns immer wieder dieses Bewusstsein. Du möchtest gebeten sein, denn du möchtest segnen. Und du willst das nicht ohne uns, sondern mit uns tun, damit wir immer wieder erkennen, wer du bist und wie du bist. So lass du uns neu, auch in diesem neuen Jahr 2016, fröhliche Beterinnen und Beter sein, zu deiner Ehre und zum Wohl unserer Mitmenschen. Amen.